1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Und das heißt, wer gerne mit mir sprechen möchte, der muss diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? So, diese Frage wird mir jetzt Lena beantworten. Lena ist 25. Guten Morgen, Lena. Hallo, Jürgen. Hallo, Lena. Ja, weswegen hast du angerufen? Ich rufe an, weil mich der Tod meines Vaters gerade einholt. Was heißt einholt? Also er ist vor 9 Monaten verstorben. Ja. Und ich habe mich, nachdem ich mit meinem Bruder gemeinsam die Beerdigung abgewickelt habe oder das halt übernommen habe, sehr schnell wieder in den Alltag geflüchtet. Das hat bis jetzt mal mehr, mal weniger funktioniert. Und jetzt merke ich einfach, dass ich so am Rande meiner Kräfte bin, um irgendwie noch im Alltag zu bestehen. Ich verstehe. Das heißt, du hast die Trauer weggedrängt, verdrängt. Ja. Aber die kann man nicht verdrängen. Die kann man vielleicht mal eine Weile verdrängen, aber nicht auf Dauer. Irgendwann kommt sie raus. Ja. Und jetzt meldet sie sich bei dir. Ja, ganz massiv. Ja. Also erzähl mir mal ein bisschen von deinem Vater. Wie alt ist dein Vater zum Beispiel geworden? Mein Vater ist 64 geworden. Und ist halt für uns sehr plötzlich verstorben, weil also er hat wohl an einer chronischen Lungenerkrankung gelitten. Das wussten wir auch, aber er hat die Ergebnisse immer total verharmlost. Also dass er was in der Lunge hat, war irgendwie klar, aber da nie so wirklich Einblicke uns gegeben. Ja, und am 22. Februar kam dann der Anruf von meiner Tante, wo ich dann wirklich von jetzt auf gleich erfahren habe, dass mein Vater in der Nacht verstorben ist. Ach so. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Deine Mutter hat dich nicht angerufen? Nee, meine Eltern waren getrennt lebend in den letzten 10 Jahren. Ach so. Und es ist eine ganz unglückliche Geschichte gewesen. Mein Vater war zu Besuch bei seiner 90-jährigen Mutter und ist dann tatsächlich da in der Nacht verstorben. Ach Gott, wie traurig. Ja, sie hat ihn dann auch noch gefunden. Wie furchtbar für deine Oma. Ja, sie hat auch ein paar Monate zuvor ihren Mann verloren. Mein Gott, mein Gott. Und ja. Wie hat denn die alte Frau das jetzt verkraftet? Nicht gut. Also ich kümmere mich halt um sie und besuche sie halt regelmäßig. Und ja, sie ist halt jetzt 91 geworden, gerade vor ein paar Tagen. Und sie lebt noch alleine in einer Wohnung? Genau, also die Tante wohnt gleich dran, das heißt, sie ist irgendwie versorgt, aber die ist auch noch sehr fit für ihr Alter, also überhaupt nicht. Wie weit wohnst du entfernt von der Oma? Von der Oma eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Und vom Vater, wie weit hast du da damals? Auch eine halbe Stunde. Ah ja. Das heißt, ihr wart schon ein bisschen vertraut damit, dass er krank ist, aber dennoch war es ein Schock und eine komplette Überraschung, dass er gestorben ist. Völlig. Also ich habe mich halt noch darum gekümmert, dass er überhaupt in Behandlung kommt. Aber er hat das halt immer als, ich bin gut in Behandlung und harmlos dargestellt. Und ich mein erster Vater und ich war das Kind, da setze ich mich nicht mit dem Arzt zusammen und frage da genau nach, wie es läuft. Ja, und wenn er sagt, es ist okay, dann ist es okay. An was ist er denn dann letztendlich gestorben? Das wissen wir nicht. Also entweder war es ein Hirnschlag im Schlaf oder Herzversagen infolge dieser Lungenerkrankung. Achso, die Lungenerkrankung an sich war gar nicht die direkte Todesursache, sondern eine Folge. Ja, die Folge war halt eben dann eben entweder ein Hirnschlag oder das Herzversagen, aber durch diese Lungenerkrankung, also es ist irgendwie wohl sehr komplex und hängt da alles mit zusammen. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Gut, in den letzten Jahren sehr gut. Also es war, sag ich mal, in meinem Leben immer sehr durchmischt irgendwie. Aber ich meine, jetzt bin ich erwachsen mit 25 und so die letzten 10 Jahre waren auf jeden Fall sehr gut, sehr eng. Definitiv. Nur hast du dich ja, während er gelebt hat, konntest du dich nicht von ihm verabschieden, weil das völlig überraschend kam. Hast du dich dann von seinem Körper verabschieden können? Hast du ihn nochmal gesehen? Ja, die Möglichkeit hätte ich gehabt, die wollte ich aber nicht wahrnehmen. Also mein Bruder hat es gemacht. Sein Vater war auch recht lange aufgebahrt, weil wir eine besondere Bestattungsform in Anspruch genommen haben, wo das mit dem Termin ein bisschen länger gedauert hat. Und aber das wollte ich nicht. Ich wollte nicht dieses tote Bild in mir tragen. Ja, ja. Was war das für eine besondere Bestattungsform? Wir haben ihn in das Wurzelwerk eines Baumes, haben wir seine Asche hinzugegeben. In das Wurzelwerk eines Baumes? Mhm, genau. Also schon auf dem Friedhof. Ja. Aber da gibt es eben einen Abschnitt, wo man ja die Asche in das Wurzelwerk von alten Bäumen setzt. Mhm. War das ein Wunsch deines Vaters, wenn es denn mal passieren sollte, oder habt ihr das für euch so entschieden? Über sowas haben wir nie gesprochen. Ich meine, der war 64. Ja. Das ist ja eigentlich kein Alter, in dem man sich dann irgendwie schon mal mit seinen Kindern über den Tod unterhält. Aber es war unsere Entscheidung. Wir dachten, es kommt unserem Vater sehr nah und wird ihm irgendwie gerecht. Hast du denn damals, ja zum Beispiel dann bei der Beerdigung, hast du geweint bei der Beerdigung? Ja, sehr. Das schon? Mhm. Ja. Und was hast du dann direkt nach der Beerdigung getan? Ich bin mit einem sehr engen Freund dann auch nach der Verabschiedung der Trauergäste ja erstmal in den Wald gefahren und habe Kaffee getrunken und mal irgendwie eine halbe Stunde Ruhe und dann bin ich im Anschluss abends mit meinem Bruder zusammen in die Therme, so zum Ausspannen, das war ganz gut. Ja, ich meinte auch dann so die nächsten Tage danach, hast du dich direkt in Arbeit gestürzt? Ja, relativ direkt. Also ich glaube, 2 Tage nach der Beisetzung bin ich dann auch wieder in den Alltag eingestiegen. Was machst du beruflich? Ich bin noch in der Ausbildung. Was? In der schulischen Ausbildung. Ah ja. Was willst du mal werden? Ja, das ist jetzt nur ein Schritt auf der Leiter. Ich mache halt die Ausbildung und das Abitur zeitgleich. Möchte aber definitiv noch studieren, Politikwissenschaft. Ah ja. Also ein bisschen hin. Nächstes Jahr dann. Ja, nicht schlecht. Aber die Reaktion war dann so, letztendlich auf diese Erschütterung, ich grabe mich wieder in meine Arbeit, in meine Bücher rein und versuche das Ganze mal zur Seite zu schieben. Ja, ich glaube, das war halt so naheliegend, weil man die 3 Wochen bis zur Bestattung, also vom Tod bis zur Beisetzung, sind knappe 3 Wochen vergangen. Und in der Zeit waren wir auf so einer Sachebene, weil wir uns halt eben darum gekümmert haben. Klar. Also ich bin direkt auf so eine Sachebene gefahren. Mhm. Und ich glaube, das war halt irgendwie leicht, dann darauf auch zu bleiben und gar nicht so mich selber emotional mal anzupacken. Mhm. Wie merkst du das denn, dass du, dass jetzt irgendwas in dir vorgeht? Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe echt so klassische Anzeichen von einer Depression. Mhm. Also ich bin ja einfach traurig, oftmals weiß ich gar nicht warum. Also es ist nicht mal so, dass ich bewusst dann an meinen Vater denke. Mhm. Total antriebslos und es holt mich in meinen Träumen ein und das ist ganz eigenartig. Ich habe jetzt mehrfach Träume gehabt, in denen Situationen zustande gekommen sind, wo mein Vater, während ich dabei war, verstorben ist und ich habe versucht, ihn zu retten und es hat nicht funktioniert. Mhm. Das zeigt ja alles, wie sehr dich das beschäftigt. Ja. Und ich glaube auch, dass wenn man das dann so macht, wie du es gemacht hast, das passiert vielen Leuten, dass sie sich dann in Aktivitäten stürzen, dass es über kurz oder lang nach vorne, nach oben bricht. Und so ist es bei dir ja auch. Hm, man muss das trauern. Merke ich halt grad, total. Man muss die Trauer rauslassen. Das macht jeder anders. Nur so kann man auf Dauer verhindern, dass man wirklich depressiv wird oder depressionserkrankt. Weil wenn man das weiter verdrängt und verdrängt, irgendwie macht sich das Luft und man wird finster. Das glaube ich. Das ist natürlich jetzt sehr schwer. Da muss jeder Mensch so seine Ebene finden, wo und wie er trauert. Nur du musst es tun. Du musst es rauslassen. Du musst sprechen darüber. Kannst du mit Leuten über deinen Vater und deinen Schmerz sprechen? Geht das? Also über meinen Vater kann ich und auch über die Sache kann ich eigentlich sehr über seinen Tod kann ich sehr gut reden. Hast du auch einen Gegenüber dafür? Ja, ich habe schon Freunde, die dann auch in der Zeit natürlich sehr stark für mich da waren. Und auch meine Familie, aber ich merke halt so, auf der emotionalen Ebene geht's nicht. Also weil da habe ich auch oft das Gefühl, es versteht niemand. Mhm. Also ja, ich bin in einem Alter, wo wir alle noch keine Eltern verloren haben. Ja, und das Mitte ist 20. Mit den Freunden, vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen auch so, das erzählt man dann 1-2 Mal, aber auch nicht immer zu. Ja. Und da will man die auch nicht damit belästigen. Ja, genau. Und denen da was vorheulen, wenn die irgendwie gut drauf sind und rausgehen wollen. Genau. Und dann entsteht auch das Gefühl, man wird nicht verstanden, weil die diese existenzielle Erfahrung noch nicht gemacht haben. Ja, genau. Und das gibt einem oder mir oft dann auch so das Gefühl, siehste, die Räder drehen sich weiter und du musst da irgendwie weiter mitlaufen. Mhm. Und ich weiß immer nicht, wann der richtige Moment ist. Ich habe auch immer das Gefühl, es ist gerade nicht der richtige Moment dafür, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Also ich habe jetzt im Mai die Prüfung und das ist noch ein halbes Jahr und ich denke mir immer so, es ist gerade kein Raum für mich selbst. Doch, ich rate dir dringend, dass du diesen Raum schaffst. weil du sonst irgendwann implodierst. Irgendwann geht's nicht mehr weiter. Mhm. Das ist die Frage, wie du es machst. Vielleicht wäre eine Trauergruppe für dich was? Eine Trauer-Selbsthilfegruppe? Ja, ich glaube so Gruppen, nee. Ich glaube so mit einer Einzelperson, sowas könnte ich mir vorstellen, aber ja. Mit einer Gruppe, schwierig. Ja, wäre mein Ding auch nicht, aber für manche Leute ist das so, aber dann eine Einzelperson. Würde ich dich gerne von meiner Psychologin beraten lassen, wie du das machen könntest, an welcher Einzelperson du rangehst, mit wem du es machst. Ich kann es dir von meiner Seite aus nur sagen, tu es. Ja. Beschäftige dich mit der Trauer, lass es zu, rede, denke oft darüber und wenn du einen Gesprächspartner hast, den du ernst nimmst, ist das optimal. Nur so kann man das einigermaßen bewältigen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Vielleicht dauert es ganz lange. Manche Menschen kriegen das relativ schnell in den Griff, manche brauchen Jahre dafür. Ja, das ist mir bewusst. Das ist so. Der Tod ist so schrecklich. Er ist weg. Das muss man erstmal begreifen, dass der Vater für immer weg ist. Er ist weg. Ja, eben. Ich glaube, das ist halt wirklich dieses völlig Unverhoffte. Also genau, und das Plötzliche, das ist ja also ein wenn Schock. Er jetzt irgendwie alt gewesen wäre, dann, ich glaube, man bereitet sich irgendwann schon darauf vor, dass man irgendwann mal seine Eltern verliert. Aber das ist einfach plötzlich passierte und ich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich glaube, das ist so, das ist mir daran so besonders zu schaffen macht. Genau, genau. Lena, meine Psychologin heute Nacht heißt Elke. Die sitzt im Hintergrund, hat auch das Gespräch jetzt mitgehört. Ja. Ich bitte dich aufzulegen und dann wirst du von Elke zurückrufen und alles Weitere besprecht ihr beiden dann. Okay, dann danke ich dir sehr. Ich wünsche dir alles Gute in der Trauerarbeit. Dankeschön. Und in der Zeit, die jetzt vor dir liegt und vor allen Dingen auch viel Erfolg weiter in deiner Schule. Und Dankeschön. Dass du das schaffst, was du möchtest. Ja, das sieht gut aus. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Lena war das. 0800 220 5050 und hier ist Peter und Peter ist 44. Hallo Peter. Ja, hallo Domian, ich bin 45. 45, entschuldige. Ja, macht ja nichts. Ich wollte mich mal ein bisschen aufregen über unsere Politiker, die sagen, wegen der Terrorgefahr und dies und das. Ich finde es unverantwortlich von unserem Bundesinnenminister, sowas jetzt in den Raum zu stellen, dass wir aufpassen müssen, dass terroristische Anschläge in Deutschland geplant bzw. ausgeübt werden. So sieht's ja schon aus. Ich kann es, also seit 2001, September, sagt uns ja alle was, ne? Ja, natürlich. New York, ne? Ja. Müssten wir doch jeden Tag auf der Hut sein. Ja gut, aber ich glaube, ich muss mal sagen, ich glaube, dass de Maizière schon ein sehr behutsamer Innenminister ist, der selbst in der von der Opposition, selbst von den Linken heute im Bundestag gelobt worden ist, dass er bedacht und vorgeht. Offensichtlich muss es ja eine Bedrohungslage geben, wenn er das so sagt. Er sagt, es besteht Grund zur Sorge, aber kein Grund zur Hysterie. Ja, das ist ja ein Schwert, das zweischneidig ist, ne? Ja. Aber das heißt, er verrückt machen oder nicht verrückt machen. Also ich. Das heißt einfach, dass man vielleicht, wenn man sich in öffentlichen Räumen aufhält, dass man zumindest ein bisschen wachsamer ist, auf Gegenstände achtet. Viel kann man natürlich nicht machen. Da gebe ich dir schon recht. Ja. Aber er muss ja auch dem Volk uns verständlich machen, dass er Maßnahmen ergreift. Zum Beispiel der Reichstag ist gesperrt. Wenn das nicht vorher erklärt würde, warum, würden die Leute sagen, was ist denn nun plötzlich los? Hier in Köln, auf der Domplatte vor dem Kölner Dom, gehen bewaffnete Polizisten mit Maschinengewehre. Mhm. Wie wollen die mich denn schützen mit Maschinengewehren, wenn der Bombe hochgeht? Das weiß Wie keiner. Wollen die das denn machen? Vielleicht dient es auch der Abschreckung, vielleicht dient es auch einfach des Gefühls, dass man sich ein bisschen sicherer fühlt. Ich weiß es nicht, aber... Domian, also das hat alles... Ich weiß nicht. Ja, was wäre die Alternative? In meinem Bekanntenkreis zum Beispiel. Ich will zu einem Konzert, wo eine Amerikanerin auftritt nächstes Jahr. Mhm. Und da hat man mir von meinem engsten Bekanntenkreis gesagt, das ist ja eine Amerikanerin, da könnte ja auch was passieren. So geht das nämlich schon los. Mhm. Die wollen, also diese Terroristen wollen uns das schon irgendwie ein bisschen schwer machen. Auch ohne Bomben schaffen sie auch. Ja. Ja. Und das können wir uns nicht gefallen lassen. Domian. Ja, aber was will man tun? Ja, gar nichts. Einfach so weiterleben, wie man lebt. Na gut, aber die Sicherheitsmaßnahmen sind ja schon berechtigt. Wenn dann irgend wirklich was passiert, dann wäre das Geschrei groß und man würde sagen, wieso habt ihr nichts gesagt? Ihr hattet Anzeichen, Indizien, wieso ist nichts unternommen worden? Also ich finde, das läuft immer noch in einem sehr, sehr guten Rahmen in Deutschland ab im Moment. Nein, ich finde es ein bisschen übertrieben. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, sagen. Dann kannst du für dich ja die Konsequenz herausziehen und sagen, okay, ich kümmere mich nicht drum. Ich war ja heute im Einkauf mit einem sehr großen Supermarkt und da stand auch ein Koffer rum und hätte ich ja auch melden können, ne? Und dann glaube nicht, dass da irgendwie eine Bombe drin war. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch gegen meine Freunde, die aus der Türkei abstammen, die auch hier aufgewachsen sind, die auch mit anderen Augen so angeguckt werden. Sie haben eine Religion, den Islam, ist doch auch gut so. Und die werden einmal so auch geächtet oder auch in Mitleidenschaft gezogen, das ist ja nicht mehr normal. Naja, also wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Nein, das ist so. So schlimm ist es nicht, dass wir unsere türkischen Freunde jetzt hier ächten, nur weil es da ein paar Verrückte gibt. Ich krieg das ja mit. Ja, also ich höre schon daraus, ich meine, du wirst schon für viele Leute sprechen, dass man sich so verunsichert fühlt und weiß, natürlich hast du auch recht, man weiß ja gar nicht, was man machen soll. Geht man jetzt auf den Weihnachtsmarkt oder geht man nicht hin? Geht man dahin, wo viele Leute sind, geht man nicht hin? Es ist eine unsichere Zeit. Ich weiß auch kein goldenes Rezept. Ich weiß es nicht. Ich weiß ein Rezept. Einfach auf den Weihnachtsmarkt gehen. Na gut, dann mach das so für dich und entscheide das. Nein, aber auch für jeden. Also ich kann nur versichern, also dann dürfte ich ja gar nicht mehr auf die Straße gehen. Mhm. Also ganz ehrlich, also dann müsste ich mich ja hier eingraben und hier mein Haus kann ja auch in der Luft fliegen. Also ganz ehrlich. Also na gut, dann man muss das so so sehen, dass man kann es nicht ausschließen, dass einem was passiert, aber trotzdem keine Panik. Also ich möchte okay, aber das ist doch schon eine gute Sichtweise, die du jetzt auch hast. Wir haben die Warnungen von der offiziellen Seite und jeder für sich entscheidet, wie er damit umgeht. Und du entscheidest jetzt so und dann ist es doch in Ordnung. Peter, dann danke ich dir für deinen Anruf und auch zu diesem Thema. Finde ich gut, dass man das auch erwähnt hier. Jo. Hast du vielen Leuten aus der Seele gesprochen, bin ich ganz sicher. Also einfach so weiterleben, wie man lebt. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir, Domian. Tschüss, Peter. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Michaela, 38. Guten Morgen, Michaela. Ja, guten Morgen. Michaela. Ja. Und was geht's bei dir? Ich habe seit 11 Jahren Schlafstörung und bin irgendwie auf der Suche nach der Lösung. Seit 11 Jahren Schlafstörung? Ja, genau, seit 11 Jahren. Du sprichst mit einem Menschen, der auch immer Schlafstörungen hat. Ja, cool. Das ist mein Thema. Auch immer nachts wach, ne? Was heißt das bei dir, Schlafstörung? Was habe ich mir konkret darunter vorzustellen? Also ich schlafe von alleine gar nicht ein. Ich muss immer Tabletten nehmen zum Schlafen. Was sind das für Tabletten? Zurzeit ist es Zopiclont. Also ist ein Schlafmittel? Ja. Ein regelrechtes Schlafmittel? Ja, das habe ich jetzt gerade wieder aufgeschrieben gekriegt, weil ich vor kurzem zusammengeklappt bin. Mhm. Und das ist so, ja, ich schlafe vielleicht mal eine Stunde. Wenn ich mal gut bin, schlafe ich 2 Stunden. Und dann bin ich die restliche Nacht, bin ich dann wach. Das heißt, im Durchschnitt schläfst du pro Nacht 2 Stunden? Ja, mal mit Tablette mal 3 Stunden. Ich war auch schon im Schlaflabor und da habe ich dann auch irgendwie 3 Stunden etwas geschlafen und das noch nicht mal am Stück. Was haben die gesagt im Schlaflabor? Da warst du ja nur bei Fachleuten. Ja, die haben mir gesagt, dass ich Schlafstörung habe. Das wusstest du vorher auch schon. Ja, eben. Also ich habe da auch gelacht. Das war für mich war das ganz lächerlich. Es ging jetzt nur wegen Schlafapnoe und unruhige Beine und das habe ich nicht. Und die haben dann gesagt, ja, ich soll zum Neurologen gehen und das habe ich gemacht, aber irgendwie hilft nichts. Aber, also wenn ich mir das vorstelle, dass ich jede Nacht, also in meiner Nacht, ich gehe immer sehr früh morgens erst ins Bett, wenn ich nur 2-3 Stunden schlafen würde, wäre ich völlig unfähig für den Alltag. Dann könnte ich beispielsweise nicht hier sitzen, das könnte ich nicht. Ja. Hast du einen normalen Alltag noch? Nein. Bist du berufstätig? Nee, zurzeit nicht, aus Krankheitsgründen. Hast du noch andere Krankheiten? Ja, ganz viel. Ganz viele? Ja, ganz viele. Vielleicht liegt es daran, dass es ein Zusammenspiel ist. Also das ist, ich habe Morbus Crohn und die Leute sollen schlechter schlafen. Ich kenne aber auch ein paar und die haben keine Probleme. Mhm. Also Morbus Crohn, schwere Darmerkrankung, genau. Chronische Darmentzündung. Genau. Mhm. Genau, aber die habe ich schon 25 Jahre, also daran kann das nicht liegen. Also fühlst du dich letztendlich immer fertig? Immer müde. Immer müde. Immer müde, immer kaputt, lustlos, antriebslos und ja, das macht mir richtig zu schaffen. Ich habe neulich was Interessantes bei mir machen lassen. Ich habe meinen Melatoninspiegel messen lassen. Aha. Also Melatonin ist das Hormon, das der Körper selbst produziert. Um zu schlafen, ne? Genau, genau. Um in den Schlaf zu bringen. Ich habe die Ergebnisse noch nicht, bin aber ganz gespannt drauf, denn wenn das zu niedrig ist, ist das schon mal ein klarer Hinweis, woher die Schlafstörung rühren kann. Aha. Und man kann natürlich unter ärztlicher Aufsicht dieses Schlafhormon dann auch durch ein Medikament wieder in das richtige Depot bringen, also auffrischen. Also bei welchem Arzt macht man das? Das ist ein normaler Arzt gewesen, bei dem ich bin. Hausarzt, ja. Dann werde ich das, weil das wurde noch nicht gemacht. Ja. Hast du mit Melatonin überhaupt schon mal Erfahrungen gemacht? Nee, nur gelesen. Ja, also ich will jetzt keine Schlafberatung machen. Ich habe es nur mal so kurz erzählt von meiner Seite aus. Also das ist aus Amerika rübergeschwappt. Irgendwie wird in Amerika ein Hormon gegeben zum Schlafen. Und daher, ich lese ganz viel darüber. Es gibt aber mittlerweile auch ein in Deutschland zugelassenes Medikament, ein reines Melatoninprodukt. Mhm. Früher war das nicht zugelassen in Deutschland und da musste man sich das aus Amerika besorgen. Aber das gibt es jetzt hier auch. Aber denn das ist verschreibungspflichtig. Das ist verschreibungspflichtig, natürlich. Ja. Das muss ärztlich kontrolliert werden. Ja. Weil ich mir das Leben, dein Leben ganz, ganz schwer vorstelle, wenn man immer müde ist. Ja, ich bin manches, ich liege dann auf der Couch, weil ich nicht mehr kann, die Augen tun weh und ich fühle mich einfach nur noch... Kannst du denn dann tagsüber, wenn du schon dann so erschöpft wird, mal ein bisschen einnicken? Das ist ganz, ganz selten. Ganz, ganz selten, dass ich dann einschlafe. Das geht auch total auf die Psyche. Mhm. Ich habe auch ganz schwere Depressionen, deswegen. Mhm. Also es sieht dann manchmal alles immer nur grau aus, weil... Ja, weil das ist so, es ist nervig einfach nur. Alle liegen im Bett, das ist total langweilig. Fernseh gucken ist irgendwie auch immer das Gleiche. Lesen kann ich nicht, weil die Augen mir dann so brennen. Ja, was machst du denn dann nachts, wenn du nur eine Stunde oder zwei Stunden schlafen kannst? Ja, ich renne in der Wohnung rum, dann lege ich mich wieder hin, versuche wieder zu schlafen, dann stehe ich wieder auf und dann gehe ich an den Kühlschrank, dann esse ich was und dann trinke ich was und ja, so. Du lebst alleine? Nee, Familie. Ich bin verheiratet und habe ein Kind. Ach, das auch noch. Wie alt ist das Kind? Oh, das ist 18. 18, gut. Gerade 18 geworden, ja. Ist aus dem Gröbsten so raus, kann man sagen. Ja, der kennt das. Der ist damit aufgewachsen. Was sagt denn dein Mann dazu? Ja, der bedauert mich und versucht natürlich immer, mir zu helfen. Wenn man müde ist, ist man ja auch gereizt. Hat das nicht eine Wirkung auf eure Ehe auch, dass du manchmal patzig bist oder genervt? Ja, das auch. Aber das hält sich in Grenzen. Also wenn ich dann die Depression schwerer habe, dann ist das so. Aber der ist ganz lieb. Also der weiß ja auch, er hat mal eine Nacht nicht geschlafen und hat sich so geredet gefühlt und hat dann gesagt. Dann versteht man das. Ja. Dann versteht man das, ja. Ja. Also Michael, vielleicht ist das ein Tipp mit diesem, dass du den Melatonin-Status mal prüfen lässt bei dir. Das wissen wirklich auch nicht so viele Ärzte. Ja. Das muss man die ein bisschen zum Jagen tragen. Ja. Aber vielleicht ist das ein Tipp. Ja, da werde ich mich gleich drum kümmern. Schaden kann es nichts, man kann es ausprobieren. Ja, und dann, ich habe gedacht, so, nur wenn man jemanden mal fragt oder so, vielleicht haben die einen anderen Tipp, weil ewig Schlaftabletten nehmen. Nein, das ist auch keine Lösung, auf keinen Fall. Das ist auch kein erholsamer Schlaftabletten nehmen. Ich schlafe ja dann auch trotzdem noch nicht mal. Ja, das ist nur eine Betäubung irgendwie. Ja, dass ich noch wuseliger im Kopf bin. Michaela, ich würde es dir sehr wünschen, dass du vielleicht doch eine kleine Hilfe dann erfährst. Ja, das werde ich gleich ausprobieren. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, vielen, vielen Dank. Alles Liebe. Ne? Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Und wir machen weiter mit Barbara, die ist 30. Guten Morgen, Barbara. Guten Morgen, hallo. Ja, guten Morgen, Barbara. Also bei mir geht es darum, ich hatte seit anderthalb Jahren eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Ja. Die er gestern beendet hat, also am Donnerstag. Er? Ja, also ich war. Ja, er hat die beendet, genau. Ja. Er hat die schon mehrfach beendet, das ist jetzt, keine Ahnung, 10. Mal oder so. Das 10. Mal schon? Ja, also ich zähle nicht mehr mit inzwischen, kommt in etwa hin. Warum hat er sie beendet? Weil ich ihn stresse. Stresst also du ihn? Er möchte das Ganze stressfrei. Ja, also ich, ja schon. Inwiefern stresst du ihn denn? Ja, ich rufe ihn manchmal an während der Arbeit, wenn er dann sagt, er hat gerade ein Meeting oder sowas und ich rufe dann an und das stört ihn halt. Ja, und es geht ja, also ich war schwanger von ihm, habe das Kind abtreiben lassen, weil er ja mich dazu gedrängt hat. Also er wusste, dass ich das nicht will, dass ich auch immer gesagt habe, wenn ich irgendwann mal schwanger werden sollte, wieso auch immer, dann muss ich halt die Konsequenzen tragen. Hast du, weil das Kind nichts dafür kann. Hast du nicht verhütet? Doch, ich habe die Pille genommen, hatte Durchfall, wusste nicht, dass man danach noch 7 Tage lang mit Kondom verhüten muss. Und er wusste es auch nicht. Ah, Ah ja. Mhm. Ja. Und der Punkt ist halt der, dass ich weiß, dass wenn er wieder ankommt, ich jederzeit die Tür öffne. Und es ist so, dass er ab 1.1. sich mit einem Kollegen selbstständig machen will, mit einem Bekannten. Mhm. Und er gestern fristlos gekündigt wurde, ihm wird aufs Firmenauto weggenommen. Und ich, das Problem ist, dass sein Chef, die Kollegen von ihm, wie soll ich das jetzt sagen, also die Kollegen von ihm, die er ab, also er hat Kollegen abgeworben und die er abgeworben hat, sind teilweise mitgegangen und zwei sind nicht mitgegangen. Und diese beiden haben seinem Chef gesagt, dass er firmeninterner weitergegeben hat, was er eigentlich nicht gedurft hätte. Und ich weiß das auch. Das Problem ist, dass die beiden Kollegen das damit nicht durchkommen, weil sie im Abhängigkeitsverhältnis vom Chef stehen, weil sie dort ja beschäftigt sind und ich nicht. Und ich jetzt nicht weiß, also ich würde gerne seinem Chef sagen, dass ich das auch weiß, dass er dann einen neutralen Zeugen hat, der gegen ihn aussagen kann sozusagen. Das habe ich jetzt gar nicht richtig kapiert. Wer würde jetzt gegen wen aussagen? Also diese zwei Kollegen, die dort geblieben sind, sagen, dass er versucht hat, sie abzuwerben und firmeninterner weitergegeben hat. Das weiß ich auch, weil er es mir erzählt hat. Also hat er es gemacht? Ja, hat er gemacht. Ja, hat er ja auch mir gegenüber zugegeben. So, und du würdest jetzt gegen ihn aussagen wollen, quasi? Ja, weil ich weiß, dass damit habe ich jegliche Türen hinter mir geschlossen. Ich weiß dann, dass ich nichts wieder mit ihm anfangen werde. Ach so, das heißt, weil er nicht mehr ankommen wird. Das heißt, wenn du ihn verraten würdest, dann wäre definitiv Schluss. Genau, und ich weiß, dass ansonsten, wenn er morgen vor der Tür steht, dann sage ich wieder, komm rein. Mhm. Und das andere ist, dass ich auch nicht weiß, ob ich seiner Frau sagen soll. Die weiß es nicht. Nee, die weiß es nicht, also soweit ich weiß. Mhm. Also ich schrecke jetzt bei diesem Verraten, habe ich gerade im ersten Moment zurückgeschreckt, weil es eine Form der Denunziation ist, wenn es auch... Ja. Ehrlich ist, was du sagen würdest, aber es hat so irgendwie einen üblen Beigeschmack. Das wollen die mal unter sich regeln. Du bist ja mit der Sache gar nicht verknüpft. Du würdest dich ja nur dieser Sache bedienen, damit es dir besser geht. Genau, das ist primitive Rache dann einfach in dem Moment. Genau, so ist das mit der Frau auch. Eigentlich müsstest du Frau genug sein mit deinen 30 Jahren, ohne diese ganzen fremden Hilfsmittel zu sagen, Schluss aus, ich will nicht mehr. Nachdem er es schon ein paar Mal gesagt hat, oft gesagt hat. Warum knickst du denn immer wieder ein? Na, jetzt kommt dieser blöde Spruch, den Frauen dann ja immer sagen. Weil Lass mich raten. Ja, genau. Ich liebe ihn. Genau. Ich liebe ihn doch. Ja, und meine Freundinnen sagen alle, die haben es auch schon vor einem Jahr gesagt, als es mit der Abtreibung anstand, mach's nicht, du wirst es bereuen, ich weiß, wie du dazu stehst. Und ich habe es trotzdem gemacht und ja. Und es ist halt, er kommt so einfach da aus der Sache raus. Für ihn ist alles toll, sein Leben, sein Job. Und ich stehe dumm da. Ich habe damit Probleme. Ich wollte mit ihm über die Abtreibung reden. Er sagt, es war die richtige Entscheidung. Aber auch mal oder nochmal gefragt, wieso hast du denn abgetrieben? Weil er gesagt hat, wenn ich das Kind bekomme, dann ist er weg. Dann zahlt er dafür, aber sonst nicht. Er wird dieses Kind nicht sehen wollen. Für ihn existiert das Kind nicht. Ja, wäre das schlimm? Und wenn ich es bekomme... Wäre das schlimm gewesen? Ja. Also in dem Moment war er war für mich alles. Und ich hätte alles getan, was er gesagt hat. Wie stehst du denn heute zu der Abtreibung? Das war der größte Fehler meines Lebens. Mhm. Das ist, wenn ich 28 Jahre eine Überzeugung habe und ich werfe die dann binnen 5 Tagen über Bord. Also du warst immer eine Abtreibungsgegnerin? Ja, ich bin der Ansicht, dass wenn ich zu blöd bin zu verhüten, dass ich dann die Konsequenzen tragen muss. Also außer bei einer Vergewaltigung oder sowas. Mhm. Aber weißt du, alleine wenn du dir das so vor Augen hältst, dass er dich da auch so unter Druck gesetzt hat, gibt es da nicht Risse in deiner Idealisierung seiner Person? Doch, die gibt's, aber ich blende das in dem Moment dann aus. Wenn ich mit ihm zusammen bin, dann idealisiere ich ihn auch total. Einfach nur schön. Wenn ihr zusammen seid, was macht ihr dann? Wir haben miteinander Sex, er geht duschen, wir gehen noch was essen und dann fährt er nach Hause. Also es ist immer Sex. Es ist eigentlich eine Sexaffäre. Ihr trefft euch immer, also es gibt immer, wenn ihr euch trefft, Sex. Du schweigst. Was ist jetzt passiert? Habe ich jetzt was Falsches gefragt? Nein, das glaube ich aber nicht. Das hat sie ja auch so beantwortet. Liebe Barbara, falls du uns noch hörst oder mich noch hörst, eigentlich finde ich, dass du das von dir aus schaffen müsstest, so viel stärker aufzubringen und wenn du es nicht mehr willst, wirklich nicht mehr zu wollen und Nein zu sagen, finde ich schon. Und dieses ganze andere Theater würde ich nicht machen. Naja. So, Bernd ist hier. Bernd ist 52. Hallo Bernd. Jawohl, guten Abend, Domian. Bernd, um was geht's denn bei dir? Es geht um meine Mutter, die ist dementkrank, liegt im Augenblick im Krankenhaus, hat eine Fußoperation hinter sich, die abgeheilt ist. Mhm. Und die Ärzte sagen nun mit Mal, sie könnte durch ihre Demenz, da Selbstgefährdung besteht, nicht mehr nach Hause kommen. Und ich weiß, sie ist schwer krank, sie hat Herzinfarkt und etliches, was zusammenkommt. Sie hat wirklich auf Deutsch gesagt, nicht mehr lange zu leben. Mhm. Und ich möchte ganz gern, dass sie diese paar Monate, die sie hat, nicht wirklich jetzt in der psychiatrischen Klinik liegt und da letztendlich ja dahin vegetiert. Ich weiß, sie ist sehr auf mich bezogen. Ist denn eine psychiatrische Klinik? Ist ja nicht unbedingt die Alternative, sondern ein Heim, ein Pflegeheim wahrscheinlich. Ja, das ist noch nicht so ganz entschieden, wo sie letztendlich hinstecken. Aber das würdest du doch entscheiden als Sohn. Bitte? Das würdest du doch entscheiden, wohin sie kommt. Ich habe gar nichts mehr zu entscheiden, da sie unter Betreuung ist, unter staatlicher Betreuung. Warum ist sie unter staatlicher Betreuung? Das haben wir gemacht damals, weil wir alleine, ich bin auch schwerbehindert, kann auch nicht mehr aus, weil ich nicht mehr aus dem Haus kann, die postalischen Wege machen, die amtlichen Behördengänge und sowas. Mhm. Da wurde eine Betreuerin eingestellt. Oh, das ist natürlich eine missliche Situation. Genau, und letztendlich bist du jetzt als Angehöriger völlig aus dem Spiel raus. Das stimmt. Das stimmt in der Tat. Und ich habe durch jemand, der ihr dann eben oben im Krankenhaus zum Beispiel Wäsche hinbringt und das sieht, dass es da unhaltbare Zustände ist und sie aber selber schon lange kennt und sagt, das ist lange nicht so schlimm, wie es deine Betreuerin wiedergibt und wie es wohl diese angeblichen ärztlichen Gutachten wiedergeben. Jetzt sag mir nochmal, warum du diese Betreuung abgegeben hast. Du sagst, du bist selbst schwer behindert. Was hast du? Ich bin stark übergewichtig, ja. Hab Asthma, bin Erwerbsunfähigkeitsrentner, kann also selber das Haus gar nicht mehr verlassen. Mhm. Wo haben wir jetzt eben die letzten 15, 20 Jahre mit eben Pflegedienst, der hier ins Haus kommt, uns eben betreut und so noch ganz gut sind wir hier noch zusammen zu Hause zurechtgekommen, ne? Du sagst uns betreut, hat der Pflegedienst dich auch betreut? Ich werde auch betreut, indem ich mich selber nicht mehr ordentlich vernünftig waschen kann und so. Wie viel wiegst du denn? 280 Kilo. Wow. Jo. Das ist natürlich eine Menge. Hab auch versucht schon über Kliniken mit Magenband und so für mich selber was zu machen. Ja, da wurde mir dann nach der ersten Aufnahme gesagt, ja, wir können für dich nichts machen, wir haben nicht die Instrumente dafür. Du geh mal schön nach Hause, nimm mal erstmal 100 Kilo ab und dann kannst du wiederkommen. Du hast gerade gesagt 280. 280 Kilo, ja. Wie lange bist du schon so schwergewichtig? Naja, es hat sich im Laufe der Jahrzehnte aufgebaut. Mhm. Es fängt mit Kindheit an und in der Jugend und in der Pubertät und... Okay, dann verstehe ich das, dass da andere Leute auch mit... Abnahmekuren und schon hinter mir und... Und die Mutter hat mit bei dir im Haus gewohnt oder in der Wohnung? Wir leben eigentlich seit, ja, rein Mutter und Kind immer noch, ne, so blöd, wie sich's anhört. Mhm. Das geht seit über 50 Jahren schon so, wir haben uns aufeinander eingeschossen. In einer Wohnung? In einer Wohnung zusammen. In einer Wohnung. Mhm. Du bist nicht verheiratet, warst noch nie verheiratet? Ich war verheiratet. Ja, aber nicht, bist es nicht mehr jetzt. Ja, genau. Hast du keine Kinder? In diesem Fall Gott sei Dank nein. Bitte? In diesem Fall Gott sei Dank nein. In diesem Fall Gott sei Dank nein. Hm. Mhm. Wie lange ist denn deine Mutter schon dement erkrankt? Seit anderthalb Jahren, würde ich sagen. Und wie ist so ihr geistiger Zustand? Wie würdest du es beschreiben? Es ist in Schüben schlimm, dass sie wirklich überreagiert, aggressiv wird. Mhm. Auch selbst gegen mich. Mhm. Und dann hast du auch wieder Phasen, wo... sag mal, normal in Gänsefüßchen läuft, ne? Ja. Also, das heißt, so rein theoretisch würdest du es durchaus okay finden, wenn sie wieder jetzt, nachdem der Fuß abgeheilt ist, wieder zu euch in die Wohnung kommt? Eben. Das könnte man so regeln, so wie es vorher auch gelaufen ist. Ist meine Meinung. Aber ich habe mir die Meinung vom Pflegedienst eingeholt, die Meinung von den Ärzten eben, und die sagen alle, nein, es ist absolut nicht mehr möglich, da Selbstgefährdung besteht. Wie holst du dir denn die Meinung von Ärzten ein, wenn du gar nicht das Haus verlassen kannst? Ganz einfach telefonisch. Mhm. So ein 3-Minuten-Gespräch, ne, so. Ich wollte gerade sagen, da ist ja auch nicht so viel zu reden, ne? Nee, rufen Sie mal heute Nachmittag nochmal an, wenn der Arzt Zeit hat. Ja, ich habe jetzt 3 Minuten Zeit und das Ende von dem Gespräch war, also ja, wir haben Sie jetzt medizinisch behandelt und alles andere entscheiden wir nicht. Nee, wir sind froh, dass sie los sind. Hm. Das muss jetzt die Betreuerin entscheiden. Welches Verhältnis hast du denn zu dieser Betreuerin? Wenn ich ehrlich bin, kein Negatives. Sie tut auch, was sie kann. Aber kannst du sie denn nicht davon überzeugen? Was ist denn überhaupt Ihre Meinung? Ihre Meinung ist genau wie die Ärzte, dass das für sie das Beste wäre. Wie, also die Betreuerin kennt die Situation ja bei euch zu Hause nun besser als die Ärzte. Wie begründen... Nicht wirklich. Und das ist mein... Das ist der Pferdefuß daran. Ich kommt meine, die denn nicht... Die Betreuerin, die kommt vielleicht, muss dir vorstellen, alle 6 Wochen mal für 10 Minuten. Ach so. Ich drein. Ach so. Ich dachte, sie käme öfter. Zeit ist eben vom Landkreis oder vom Gericht nicht gegeben. Sie kann es letztendlich auch nicht beurteilen. Bestes Beispiel, sie geht selber hoch ins Krankenhaus, da oben besucht meine Mutter. Ihr fällt noch nicht mal auf, da sie Hörgeräteträgerin ist, dass von meiner Mutter die Hörgeräte dreckig in einer Infusionsschale seit einer ganzen Woche da liegen. Warum macht sie nicht die Schwestern darauf aufmerksam, dass das gemacht werden muss? Wenn man sich natürlich mit einem Menschen unterhalten will, der schwer hörgeschädigt ist, und sich dann einen Eindruck über den Menschen machen will, wenn der seine Hörgeräte nicht trägt, ja, da komme ich, glaube ich, zum falschen Eindruck, ne? Allerdings, das heißt, du bist in einer hilflosen Situation im Moment. Ich weiß selber nicht, wie ich das drehen kann, deichseln kann. Das verstehe ich. Abgesehen mal von meiner persönlichen Situation, wo sich dann natürlich auch alles ändert. Wohnung hast du nicht gesehen, finanziell und, und. Ach, das heißt, wenn deine Mutter nicht mehr zurück nach Hause kommt, dann kann natürlich diese größere Wohnung natürlich auch nicht mehr finanzieren. Das heißt, du musst dein ganzes Leben umorganisieren. Ja, ich darf mir dann eine kleine Wohnung suchen. Was in deinem Fall sehr schwierig ist, weil du gar nicht mehr suchen kannst. Erdgeschosswohnung, sich auf andere verlassen. Und. Oder eventuell ins betreute Wohnen. Was jetzt, natürlich nicht stattfindet. Jetzt mal ganz ernst. Was überwiegt? Überwiegen deine Bedürfnisse, dass die Mutter wiederkommt, weil du dann in den alten Verhältnissen weiterleben kannst? Oder glaubst du ganz ehrlich, dass es für die Mutter besser ist? Moment, erstmal geht es mir um meine Mutter, die Zeit, die sie noch hat. Dafür möchte ich alles tun, was ich nur kann. Ich habe was dran gut zu machen. Warum hast du was dran gut zu machen? Weil sie für mich die ganzen Jahrzehnte auch da war. Verstehe. Ganz simpel. Du sagst, sie hat gar nicht mehr so lange zu leben. Woher weißt du das? Alles, was die Ärzte sagen, wie ich sie selber kenne, mit ihren schweren Vorerkrankungen. Sie hat 3 Herzinfarkte in kurzer Zeit hinter sich. Und es sagt jeder. Und man sieht es auch, wie sie körperlich auch wirklich im Zerfallsprozess ist. Also ohne den Fall zu kennen. Ja. Ohne den Fall wirklich zu kennen. Natürlich, kann man ja auch nicht. Naja, glaube ich natürlich auch, dass so ein armer Mensch wie deine Mama, wenn die jetzt komplett irgendwo rausgerissen wird, in ein Heim kommt oder in die Psychiatrie, wo sie nichts kennt und niemanden kennt. Das ist ihr Tod. Ja, das ist natürlich furchtbar. Das ist ganz schlimm. Und genau das habe ich der Betreuerin auch gesagt. Leute, wollt ihr sie wirklich in den Tod treiben? Ihre ganze Sorge, ihre ganze Hoffnung ist letztendlich, was sie mir selber auch in so einem Telefongespräch, was man mit ihr mal 5 Minuten spüren durfte. Dass sie wieder nach Hause kommt und zu dir. Zu ihrem Sohn. Dich kennt sie und das kann sie einschätzen, sie kennt die Wohnung und alles. Genau. Das ist wirklich skandalös, finde ich. Da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, dass dann vielleicht ein bisschen mehr Betreuung noch zu euch nach Hause kommt. Finanziell, es ist wieder kein Geld da, es will wieder keiner übernehmen. Ja gut, aber es ist dann Geld da für die Psychiatrie, ne? Das kostet ja auch Geld, wenn sie da... Weißt du Bescheid? Genau das ist es. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist natürlich schrecklich, dass du die Macht nicht mehr hast. Was kann man denn da machen? Kannst du nicht doch noch mal versuchen, diese Frau nach Hause zu euch, zu dir einzuladen, die Betreuerin, und sie davon zu überzeugen, auch an ihre menschliche Seite zu appellieren? Weißt du, was sie gesagt hat zu mir? Sie will die Verantwortung noch nicht dafür übernehmen, wenn was passiert. Das könnte sie nicht. Sie ist daran gebunden, was die Ärzte ihr sagen. Ja, formal wird sie natürlich recht haben. Ende. Da komme ich nicht drüber. Also das ist jetzt ein Themenbereich, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Ich frage jetzt mal meine Zuschauer und Zuhörer, wenn ihr da eine Idee habt für diesen speziellen Fall, den ihr jetzt gerade gehört habt, kann man da irgendwas machen? Kann man da noch irgendwas drehen? Hat Bernd die Möglichkeit vielleicht doch noch da irgendwie einzuwirken, dass die arme alte Frau nicht irgendwo in Heim kommt oder in die Psychiatrie? Bitte mailt uns das. Und wir stellen den Kontakt dann zu Bernd her. Das kann ich hier anbieten, Bernd. Das wäre eine großartige Unterstützung vielleicht schon mal. Ja, vielleicht gibt es ja doch... Gegenkommt und sich irgendwie noch wehren kann. Irgendwas, ja. Es gibt bei allen Gesetzen gibt es auch wieder irgendwelche Ausnahmen oder wie man es vielleicht dann doch noch drehen kann. Also Klartext, du möchtest deine Mutter, die offensichtlich nicht mehr lange zu leben hat und eine schwer kranke Frau ist, möchtest du in ihre vertraute Umgebung zurückholen. Eben, lass sie sich doch 3-mal am Tag, Entschuldigung bitte, die Windeln voll machen oder so. Na und? Das kann doch nicht der einzige Grund sein. Nein. Und ich weiß, dass sie das ist das Einzige, was sie noch aufrechterhalten kann, ein bisschen. Ja, verstehe ich. Also Bernd, Mehr kann ich nicht machen, als diese Frage an mein Publikum zu stellen. Wochen zu haben, wenigstens mal mit dem Menschen sprechen zu können. Ja, aber vielleicht kommt sogar was Handfestes raus. Vielleicht kriegen wir einen Tipp. Wir sind sehr viele Zuschauer, die sich gut auskennen in diesem Pflegebereich auch und so. Wer weiß. Ich bedanke mich jedenfalls erstmal recht herzlich. Sehr gerne, Bernd. Dir und deiner Mutter von Herzen alles Gute und sobald wir was wissen, melden wir uns bei dir. Ich würde mich freuen. Sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss, Bernd. Tschüss. 1.43 Uhr, ihr Lieben. Und wir machen weiter mit Gabi. Und Gabi ist 51. Hallo, Gabi. Hallo, Domian. Hallo, Gabi. So, wir beide reden jetzt. Ja. Über was? Und zwar, ich habe ein ähnliches Problem wie die erste Anruferin. Die Lina. Ich habe meine Partnerin von einer Minute zur anderen verloren. Deine Lebenspartnerin? Meine Lebenspartnerin, ja. Von einer Minute auf die andere? Ja. Wann war das? Das ist allerdings schon anderthalb Jahre her, aber ich komme da gar nicht hin damit. Wie war denn das damals vor anderthalb Jahren? Ja, sie kommt nach Hause von der Arbeit und nach dem Essen wird es ihr schlecht. Mhm. Und da geht sie zur Toilette und kommt nicht wieder hin. Und wo ich nach ihr sehe, schnappt sie nach Luft und da habe ich gleich den Notarzt angerufen und die haben da probiert, eine Stunde zu reanimieren, aber war nichts mehr. Ach. Was war passiert? Ja, also man weiß nicht genau, Herzinfarkt oder sie hatte auch Herz-Lungen-Asthma, ob das ein Anfall war, das weiß ich also auch nicht ganz genau. Ne? Das heißt, sie ist bei euch im Badezimmer verstorben? Ja, genau, in unserer Wohnung. Und vorher war alles fast in Ordnung, also sie war ja, genau, ein bisschen erkrankt, aber nicht ja, aber nicht lebensbedrohlich halt. Ne? Wie lange warst du mit ihr zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre. Ja. Und habt 7 Jahre auch zusammen gewohnt? Ja. Bist du dann in der Wohnung wohnen geblieben? Ja, bin ich, ja. Was war das denn für ein Gefühl, wenn du dann die erste Zeit ins Badezimmer gegangen bist? Komischerweise fühle ich mich wohl hier drin. Mhm. Und ich möchte eigentlich die Wohnung gar nicht verlassen. Ne? Weil diese Wohnung dich auch mit ihr noch verbindet? Verbindet, ja, genau. Und selbst das Badezimmer als Ort ihres Todes schreckt dich nicht ab? Auch nicht, nein. Ja. Ich konnte nur die ersten 14 Tage nicht rein, aber seitdem ich wieder hier drin bin, also... Hm. War diese Freundin, war das deine erste lesbische Beziehung? Ja. Ja? Ja. Also was ganz Besonderes? Was ganz Besonderes, Einmaliges. Hattest du vorher heterosexuelle Verbindungen mit... Nur, hast, ja. Hast du auch Kinder? Ja, 2 Erwachsene. Ja. Wie sind denn damals die Kinder damit umgegangen, als du dann eine Freundin hattest? Die Tochter weniger gut, der Sohn hat es eigentlich gleich akzeptiert. Hm. Ich meine, die Vorstellung war immer da, aber ich hätte mich eigentlich nie getraut, das auszuleben. Hm. Schon der Gesellschaft wegen und so. Ja, ja. Hm. Und wie habt ihr beiden euch damals kennengelernt? Im Taxi. Im Taxi? Sie war Taxifahrerin und ich bin da eingestiegen und da war mal sie, ich war mit ihr gleich vertraut, also das ist ganz komisch, war das alles. Ne? Aha. Hatte sie denn schon längere lesbische Erfahrungen? Nein, auch noch auch nie. Auch noch nie, nein. Das ist ja der Verrückte, ne? Ja, und zuerst waren wir befreundet und dann plötzlich ist Liebe draus geworden. Ne? Mhm. War sie in deinem Alter? Sie war 15 Jahre älter wie ich. Ah ja. Also, eine ganz tolle Geschichte eigentlich. Ja, und ich komme mit dem Alleinsein überhaupt nicht klar. Mhm. Die Einsamkeit, die macht mich ganz fix und fertig. Ich bin auch nicht mehr in der Lage zu arbeiten, bin krankgeschrieben seitdem. Mhm. Und also, ich kriege nichts mehr auf die Reihe. Gell? Dreht sich eigentlich alles so in deinen Gedanken und deinem Leben um die Trauer? Nur, mhm. Ja. Ist es in deinem Fall etwas anders als bei Lena? Weil Lena hat ja die Trauer verdrängt. Genau. Bei dir ist sie ja sehr präsent, jeden Tag, ne? Ja, ich versuche sie zu verdrängen und zeitweise klappt es auch, aber wenn ich dann eben alleine bin, das ist dann ganz schlimm. Hm. Jetzt mein Sohn, der wohnt noch bei mir, also der hat sich von seiner Freundin getrennt, aber der zieht dann auch bald wieder aus und da bin ich ganz alleine, ne? Hm. Und es ist ein Horrortrip für mich, das Alleinsein. Was hast denn du beruflich gemacht vorher? Gastwirtin. Bitte? Ich war Gastwirtin. Ach, Gastwirtin. Ja. Das heißt, eigentlich eine sehr lebensfrohe und kommunikative Frau, genau. Wahrscheinlich. Das ist ja, man ja. Wenn man Gastwirt ist, muss man ja sehr auf die Menschen zugehen können und so. 30 Jahre lang, ja. 30 Jahre lang. Dann führst du aber jetzt ein komplettes Kontrastleben zu früher. Die Gastwirtschaft hatte ich kurz vor ihrem Tod schon aufgegeben. Ach so. Hm. Hast du denn einen Freundeskreis? Ja, auch. Aber den hatte ich eben, wo wir zusammen waren, da hatten wir eigentlich weniger Freunde, weil das hat uns genügt, nur dass wir zusammen waren. Ne? Ach so, das ist natürlich fatal. Das heißt, als sie dann gestorben ist, da war eigentlich dann niemand mehr. Und das versteht auch niemand. Darum rede ich auch nicht gern mit anderen Leuten drüber, weil es versteht ja doch niemand. Ne? Schwingt da auch immer noch so ein bisschen Scham mit, dass es sich um eine lesbische Beziehung handelt? Nein, überhaupt nicht. Absolut nicht. Mhm. Nee, ganz und gar nicht. Du sagst, du sprichst kaum drüber. Wenn überhaupt, mit wem sprichst du? Ja, mit meinem Sohn, aber der schafft im Schichtdienst und der ist dann auch belastet und das möchte ich eigentlich gar nicht mehr so. Ne? Wie alt ist denn der Sohn jetzt? Der 24. Ja. Und sonst gibt es keinen, mit dem du darüber sprechen Nein, kannst? Nein, eigentlich nicht. Mhm. Weil hier im Ort kennen uns auch viele und es versteht keiner, dass ich da so lange hinterherhänge und Ja klar, die Leute denken dann, oh Gott, es ist anderthalb Jahre her, das Leben eben, muss weitergehen. Genau, ne, die üblichen Sprüche, das Leben muss weitergehen. Genau so ist es. Und der übliche Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. Genau, aber so ist es eben nicht. Ich dachte auch, es wird besser mit der Zeit. Aber nee, dieser Spruch stimmt auch nicht. Der stimmt nicht, ne? Naja, nicht unbedingt. Bei mir nicht, ne? Manchmal. Im Gegenteil. Die Wunden verändern sich vielleicht ein bisschen, aber manchmal. Ja, und ich habe einfach auch, wenn ich dann alleine bin, kriege ich manchmal Panikattacken und Angstzustände in der Wohnung drin. Ja, das ist also ganz schlimm. Ne? Sprichst du so mit deiner Freundin noch? Ja, mache ich. In der Wohnung? Oder? Ja, also laut auch oder nur in Gedanken? Beides, wenn ich allein bin. Hm. Weil sie war jetzt ein Mensch, die konnte besser umgehen mit dem Tod wie ich. Die hat immer gesagt, wenn mir mal was passiert, ich bin trotzdem immer da. Und sie ist einfach anders eingestellt. Ja. Sie hatte auch keine Angst davor, so wie ich. Also wenn es umgekehrt wäre, meinst du, dass sie besser damit um hätte gehen können als du? Auf jeden Fall. Ja. Gehst du oft zum Grab? Selten. Warum? Also einmal im Monat vielleicht, weil mir das schwerfällt. Ne? Hm. Der Friedhofsgang ist immer ein Gräuel für mich. Hm. Weil? Also ich sage mir, ich traue auch nicht am Grab, sondern im Herzen. Ne? Ja. So die Gegenstände von ihr, Anziehsachen und sowas, hast du das? Ja, habe ich noch. Hast du alles noch? Ja. Hast du mal überlegt, das vielleicht doch so allmählich wegzugeben, um dich auch ein bisschen zu lösen? Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Ich habe schon versucht, aber ich schaff's nicht. Natürlich. Ich habe schon die ganze Wohnung ein bisschen verändert, so die Möbel und so. Habe ich alles neu gekauft, aber. Also ich glaube ja schon, dass man muss auch loslassen. Das ist das Problem, ja. Und vielleicht sind so Kleidungsstücke und so etwas so ein kleiner Anfang, dass man sagt, okay, ich gebe die jetzt mal weg für einen guten Zweck. Du musst sie ja nicht wegschmeißen, nicht in den Müll tun, aber vielleicht für bedürftige Leute oder irgend so etwas. Ja, da habe ich auch schon dran gedacht, ja. Es wäre ein kleiner Schritt. Und ich denke, wenn jetzt jemand zuhört, wo vielleicht in ähnlicher Situation ist wie ich, dass sich vielleicht mal bei mir melden könnte oder so, dass man sich mal austauscht. Ja, können wir gerne machen, auf jeden Fall. Wo in ähnlichen Situationen sind. Ja, ich möchte auch, dass du gleich noch mit Elke sprichst, meiner Psychologin, dass wir dir vielleicht sogar noch eine Trauergruppe oder sowas empfehlen können in deiner Umgebung. Und ich war eben auch beim Psychiater und der hat mir schon Adressen gegeben für Therapeuten und da kriegt man keinen Platz unter mir, ja. Ne? Mhm. Ja, deswegen wären so Selbsthilfegruppen vielleicht besser. Da kann man sofort hingehen und muss nicht lange warten. Ja, das wäre vielleicht nicht verkehrt, ja. Weißt du, ich wollte noch was sagen, Gabi. Wir wissen ja alle nicht, was der Tod ist und was mit den Toten... Das wissen wir alle nicht. Eben, und ich habe Angst davor. Ich denke, auf einmal fällst du vielleicht auch um und bist weg. Und da habe ich mal Angst vor so Sachen. Ne? Mhm. Na, was ich sagen wollte, war was anderes. Ich glaube auch... da wir nicht wissen, was der Tod ist und was Sterben bedeutet, glaube ich, dass man schon vielleicht auch im Sinne der Verstorbenen gut daran tut, sie loszulassen. Ich glaube, dass man Verstorbene auch loslassen muss. Vielleicht ist es auch für die Verstorbenen gut, wenn sie losgelassen werden und wenn die Lebenden nicht zu sehr klammern. Ja, das stimmt, ja. Und ich versuche auch dran zu arbeiten, aber die Einsamkeit, ich war nie alleine im Leben. Ja, die Einsamkeit. Ich hatte als Kind schon Probleme, allein zu sein. Und das ist bis heute so. Du hast gefragt, wenn jemand in entsprechender Situation ist, möge er sich bei uns melden. Das finde ich gut, das soll auch so geschehen und wir stellen den Kontakt her. Jetzt aber bitte ich dich gleich aufzulegen und wir rufen dich nochmal an. Ja. Und dann kann Elke mal gucken, ob wir für dich eine Trauergruppe finden. Ich fände das ganz gut. Dann könntest du zu Gleichgesinnten in eine Gruppe gehen und das Herz ausschütten dort. Ja. Ja? Das wäre nett, ja. Liebe Gabi, dann bitte ich dich aufzulegen. Wir melden uns gleich und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg, dass es ein bisschen besser wird. Domian, deine Sendung ist spitze und ich gucke schon jahrelang. Auch mit meiner Freundin haben wir immer Erfolg. Ja. Vielen Dank, das ist ja nett von dir, liebe Gabi. Alles Gute wünsche ich dir und du legst jetzt bitte auf. Danke vielmals. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Sascha, der ist 29. Guten Morgen, Sascha. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Sascha. Wie geht's dir? Ach, danke. Und selbst? Ja, geht so. Nicht so? Weswegen rufst du denn an? Pass auf, Domian. Ich habe vor gut eineinhalb Monaten eine wundervolle Frau kennengelernt. Und das Problem ist einfach, was heißt das Problem? Eigentlich war es das Gute daran, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Nur das Ding ist so, wir haben jetzt so in den letzten eineinhalb Monaten gut Zeit miteinander verbracht, schöne Zeit auch miteinander verbracht. Nur sie hängt, glaube ich, immer noch an ihrem Ex-Freund, beziehungsweise sie kann sich, glaube ich, nicht wirklich entscheiden, ob sie zu ihrem Ex-Freund zurück will oder bei mir bleiben möchte. Sie hat sich offiziell von ihm getrennt. Sie hat sich offiziell von ihm getrennt und er eben auch von ihr. Und jetzt hat er ihr wohl gestern eine SMS geschrieben, von wegen so, ja, ich möchte dich gerne sehen, weil ich mit dir gerne reden möchte über die ganzen Sachen, die da wohl mit den beiden gelaufen sind und so. Und sie hat mir das auch gestern alles erzählt. Und aber das Ding ist einfach so, ich habe sofort gesehen, dass es mir total wieder schwer gefallen ist, mir erstens das zu erzählen und dass dann wieder die Situation entstanden ist, eben, dass er sich wieder gemeldet hat, weißt du. Naja, verstehe. Wie lange waren die zusammen gewesen? Also wohl insgesamt 8 Jahre, aber wohl auch mit Unterbrechung dabei. Das ist natürlich eine Menge Zeit und da haben Menschen sehr viel miteinander erlebt. Genau, das. Sie haben wohl auch ihre Ausbildungszeit wohl miteinander verbracht, so wie sie mir das erzählt hat und so und alles. Hat sie sich denn, bist du der Erste, in den sie sich verliebt hat in diesen 8 Jahren oder ist sie schon mal ausgeschert? Nee, sie hatte wohl schon, dazwischen waren wohl auch noch 2 oder 3 andere Beziehungen auch noch gewesen. Ach so, Nur das Ding ist einfach, seit diesen einem Monat so, wir haben vorher zwar uns auch ab und zu gesehen, auch ab und zu auf Partys mal irgendwas gemacht, ein bisschen geredet, dies und das, aber da war nie was Besonderes, nur so seit diesem einem Monat und so, weiß ich nicht, wir sitzen abends zusammen auf dem Sofa zum Beispiel und gucken uns so minutenlang an, weißt du, und müssen einfach so uns die ganze Zeit dabei angrinsen und weiß ich nicht, so, das macht einfach so ein bisschen meinen Kopf so kaputt, weil ich nicht wirklich weiß, so, wie ich dann damit umgehen soll. Aber du bist groß verliebt in die Frau. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Definitiv. Ja, eigentlich sie auch. In dich. Das weiß ich nicht so. Ich habe zu ihr jetzt, vorgestern habe ich ihr jetzt so gesagt, dass ich sie liebe und da hat sie mich nur angeguckt und konnte erstmal nichts sagen. Und wenn ich so zu ihr sage, so, ich habe dich lieb und dies und das, dann sagt sie sofort so, ja, ich habe dich auch lieb. Und wie gesagt, wir kuscheln auch zusammen. Es ist ja nicht nur Sex und so, was wir zusammen haben. Wir kuscheln auch zusammen, wir küssen uns und. Also, ich meine, das ist natürlich klar, wenn man 8 Jahre zusammen ist, dass es unter Umständen etwas länger dauert, bis so eine Trennungsphase vollzogen ist. Das ist klar. Ich glaube, du musst souveräner sein. Du darfst jetzt da nicht so hechelnd sitzen und immer zu sagen, ich hab dich lieb und ich habe Angst, dass das nicht funktioniert. Je souveräner du bist, desto interessanter machst du dich auch für die Frau. Und gib ihr einfach ein bisschen Freilauf. Gib ihr die Chance, dass sie sich mit dem Typen mal trifft. Ja, das habe ich ihr sowieso gesagt. Ja, das finde ich schon absolut okay. Das darf natürlich nicht darauf hinauslaufen, dass da so eine Dreierbeziehung dass sie mit beiden anfängt, was zu machen. Aber wenn die noch Sachen zu klären haben, dann soll das geklärt werden. Das habe ich auch zu ihr gesagt, weil unter anderen Umständen möchte ich das auch nicht, dass wir dann irgendwas miteinander anfangen, weil die soll genauso einen sauberen Abschnitt haben, jetzt so wie ich das mit meiner Ex jetzt vor ein paar Monaten versucht habe, und daher ist es dann auf jeden Fall, wäre es dann für uns auch einfacher, dann würde ich sagen. Das heißt, eigentlich ist das Klügste, was du tun kannst, souverän zu warten. Da zu sein. Nicht zu viel zu baggern, nicht zu viel zu fragen, nicht immer zu, auch nicht zu fragen, hast du mich lieb, liebst du mich auch? Lass sie mal kommen, das muss von dir alleine kommen. Okay. Aber letztendlich guckst du natürlich nicht in den Menschen rein. Wenn ihr Herz doch noch letztendlich mehr zu dem alten Freund schlägt, wird man es nicht verhindern können. Sowieso nicht. Ja. Du kannst sie nur mit dem Neuen locken, mit der neuen Liebe. Ich meine, 8 Jahre, da ist natürlich schon vieles auch schon vielleicht ausgelebt, und die werden ihre Probleme gehabt haben, sonst hätte sie ja nicht Schluss gemacht. Weißt du überhaupt, was für Hauptprobleme die hatten? Das war also eine der Probleme war aber auch gewesen, dass er wohl vor einem Monat zu ihr gesagt hat, er verpisst sich jetzt wohl erstmal nach Dingsbums, nach Italien runter, dies und das, und hat ihr wohl auch nicht Bescheid gesagt, dass er abgehauen ist, und das war wohl einer der Gründe gewesen, weil er sie betrogen hat und sie ihn dann wohl auch noch betrogen hat, und das war wohl dann auch so ein Hin und Her bei den beiden gewesen, und dass da wohl auch nicht mehr so viel da war, und sie kommt dann auch zu mir so hin und sagt, das Ding ist ja, Domian, ich sag nicht immer zu ihr, ich hab dich lieb, sie kommt ja auch selber damit teilweise an, oder sie kommt dann an und schmust sich an mich ran, küsst mich, dies und das, und das macht mich einfach nur ab und zu, ich find's super schön, ich schwör's dir, das ist ein geiles Gefühl, ich habe dieses Gefühl schon super lange nicht mehr gehabt, aber auf der anderen Seite, die Sendung ist gleich rum, ich muss Schluss machen, wie gesagt, sei da und sei souverän und lass die Sache erstmal sich ein bisschen entwickeln für dich. Alles Gute wünsche ich und viel Glück vor allem. Dankeschön. Ne? Tschüss. Und viel Glück noch für deine Show. Dankeschön. Tschüss. In der Technik, Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da. Eine Radio ist live.